Der Präsident der Republik Uganda und Vorsitzende der Nationalen Widerstandsbewegung Ugandas, Yoweri Kaguta Museveni, richtete am 16. Mai ein Glückwunschtelegramm an Marschall Kim Jong-un. Im Zusammenhang mit dem erfolgreichen Verlauf des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas und mit der Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas gratulierte er darin im Namen des Präsidenten, der Regierung der Republik Uganda, der Nationalen Widerstandsbewegung Ugandas und des ugandischen Volkes, dem Genossen Kim Jong-un, der Regierung der DVJK, der Partei der Arbeit Koreas und dem Volk auf das Herzlichste. Bei dieser großen und feierlichen Gelegenheit äußerte er seine Zufriedenheit mit den einträchtigen und hervorragenden Zusammenarbeitsbeziehungen zwischen den beiden Ländern und beiden Parteien und erneut seinen Willen dazu, für die weitere Verstärkung dieser guten Beziehungen entsprechenden gemeinsamen Interessen mit Genossen Kim Jong-un eng zusammenzuarbeiten. Er wünschte dann Genossen Kim Jong-un beste Gesundheit und dem koreanischen Volk und der Partei der Arbeit Koreas gedeihen. Er beglückwünschte Genossen Kim Jong-un erneut herzlich und bezeigte ihm Hochachtung.